Romulus der Große, eine ungeschichtliche historische Komödie von Friedrich Dürrenmatt. Musik Otto Erich Schilling, Regie Franz Peter Wirth. Dies ist die Geschichte der Liquidation des römischen Weltreichs, dessen Aufrichtung das Blut vieler Jahrhunderte kostete, unternommen vom letzten römischen Kaiser, den seine Soldaten Romulus Augustulus nannten. Romulus Augustus den Kleinen, der in Wahrheit aber Romulus der Große war. Das Jahr 476 nach Christus. Die Germanen belagern unter ihrem Feldherrn Odoaker Pavia. Das römische Heer unter dem Feldherrn Orest kommt in fürchterliche Bedrängnis. Von Pavia kommend trifft auf verendendem Pferd der Reiterpräfekt Spurius Titus Mamma im Landhaus des Kaisers ein, das sich wenige Stunden von Neapel entfernt in Kampanien befindet. Spurius Titus Mamma findet nur Pyramus, den Kammerdiener des Kaisers, denn seine Majestät pflegt morgens 10 Uhr noch zu schlafen. Ich muss den Kaiser sprechen. Wer sind Sie denn? Ich bin Spurius Titus Mamma, Präfekt der Reiterei. Sie wünschen? Ich bringe schlimme Botschaft aus Pavia. Das römische Weltreich kracht zusammen. Ein so großes Unternehmen wie das römische Weltreich kann gar nicht vollständig zusammenkrachen. Ja, die Germanen kommen. Die kommen schon seit 500 Jahren, Spurius Titus Mamma. Es ist meine patriotische Pflicht, den Kaiser sofort zu sprechen. Wir halten einen Patriotismus nicht für wünschenswert, der zu einem kultivierten Betragen im Gegensatz steht. Oh Gott. Gehen Sie zum Oberhofmeister, schreiben Sie sich in die Besucherliste ein, dann suchen Sie beim Innenminister, um die Bewilligung nach dem Hofe eine wichtige Nachricht überbringen zu dürfen, und Sie werden Ihre Botschaft dem Kaiser vielleicht sogar persönlich im Laufe der nächsten Tage melden dürfen. Oh, unglückseliges Rom. Du bist in Gefahr und ich muss zu einem Oberhofmeister. Der Kaiser erwacht eine Stunde später. Er gibt sich seiner Leidenschaft der Hühnerzucht hin und frühstückt mit seiner Familie. Pyramus, guten Morgen. Salve, Cäsar. Das Hühnerfutter? Schon bereit, mein Kaiser. Ich liebe diesen kleinen Gang durch den Park zu den Hühnern. Es ist ein heißer Tag, Pyramus. Ein überaus schwüles Wetter, Majestät. Gut für die Hühner. Da picken sie wieder zwischen den Statuen der römischen Dichter und Denker. Aber wo seid ihr denn, meine kleinen Kaiserchen? Komm, komm, Tiberius, komm, Caligula, Trajan, Nero, also komm doch, Hadrian. Tuk, tuk, Konstantin, komm doch her, mein Konstantinchen, da. Ja, das seid ihr, ja, das. Haben Sie eigentlich gelegt, Pyramus? Wie gewöhnlich nur Marc Aurel. Ein braves Legun. Die anderen Kaiser sind nichts wert. Hat sonst noch jemand gelegt? Odoaker, Majestät, hat 2 Eier gelegt. Das ist enorm. In Zukunft möchte ich zum Frühstück die Eier der Henne Odoaker. Die genießt meine volle Sympathie. Man soll von den Germanen nehmen, was sie Gutes hervorbringen. Ja, jetzt möchte ich frühstücken. Ich habe auf der Terrasse gedeckt. Wünschen, Majestät, das Frühstück wie gewöhnlich? Oh, Schinken, etwas reichlicher. Sehr wohl. Rindsbraten, Käse, Radieschen, Huhn. Wer ist es denn, dieses Huhn? Caracalla, Majestät. Es hat nie gelegt. Was nichts taugt, taugt in der Pfanne. Schweinskotelett, Kuchen, Gurkensalat, Hase, ein Ei und ein Spargelwein. 73er? 72er. Die Kaiserin und die Prinzessin. Die Familie sei mir willkommen. Romulus? Liebe Julia. Guten Tag, Vater. Guten Tag, meine Tochter. Hast du gut geschlafen? Seit ich Kaiser bin, schlafe ich immer gut. Willst du Schinken, meine Tochter? Nein. Kalten Rinderbraten? Nein. Spargelwein? Nein, Vater. Seit du beim Schauspieler Phylax dramatischen Unterricht nimmst, hast du keinen Appetit mehr. Was studierst du denn für eine Rolle? Das Klagelied der Antigone, bevor sie in den Tod geht. Studiere nicht diesen alten, traurigen Text. Übe dich in der Komödie, das steht uns viel besser. Romulus, du weißt genau, dass ich das für ein Mädchen nicht schick, dessen Bräutigam seit 3 Jahren in germanischer Gefangenschaft schmachtet. Beruhige dich, Frau. Wer so auf dem letzten Loch pfeift wie wir, kann nur noch Komödien verstehen. Kriegsminister Mares bittet Majestät, in dringlichster Sache sprechen zu dürfen. Es ist seltsam, dass immer gerade der Kriegsminister kommt, wenn ich über Literatur spreche. Ich lasse bitten. Mein Kaiser, der Präfekt der Reiterei, Spurius Titus Mama, ist in 2 Tagen und 2 Nächten von Pavia ohne Rast hierher geritten, um Eure Majestät das entsetzlichste und wichtigste Ereignis der römischen Geschichte zu melden. Man schlage ihn für diese sportliche Leistung zum Ritter. Ich werde Ritter Spurius Titus Mama sogleich vor Eure Majestät führen. Ist er denn nicht müde, Kriegsminister? Er ist dem körperlichen und seelischen Zusammenbruch nahe. Dann führe ihn ins ruhigste Gastzimmer meines Hauses. Auch Sportler müssen schlafen. Es ist eines Soldaten unwürdig zu schlafen, wenn er seinen Kaiser in Not weiß. Das Pflichtbewusstsein meiner Offiziere fängt an, mir lästig zu werden. Romulus? Liebste Julia? Gleich wirst du den Spurius Titus Mama empfangen. Einen Augenblick bitte, was ist? Die Henne Odoaka, mein Kaiser, hat 3 Eier mit. Nein, ist ja enorm. Ich brauche Spurius Titus Mama nicht mehr zu empfangen. Eben hat mir Pyramus gemeldet, dass Odoaka ein 3. Ei gelegt hat. Romulus, dein Reich wankt, deine Soldaten opfern sich für dich und du sprichst unablässig von deinen Hühnern. Der Germanenfürst Odoaka hat Pavia erobert, denn das Huhn seines Namens hat 3 Eier gelegt. So viel Übereinstimmung ist noch in der Natur. Oder es gibt keine Weltordnung. Es ist so, mein Kaiser. Pavia ist gefallen und dein Heer vernichtet. Mein Vater! Oh, mein Herz! Spurius Titus Mama ist gekommen, dem Kaiser die letzten Worte des Feldherrn Orestes zu überbringen, der kurz danach in germanische Gefangenschaft fiel. Ich kenne die letzten Worte meiner Feldherren, bevor sie in Gefangenschaft gehen. Ich kämpfe bis zum letzten Soldaten. Das hat noch jeder gesagt. Kriegsminister, melde dem Präfekten Spurius Titus Mama, er solle sich nun endgültig schlafen legen. Ich gehe, mein Kaiser. Aber Ihre Befehle bringen mich noch ins Grab. Du musst etwas tun, Romulus. Du musst sofort etwas tun, sonst sind wir verloren. Ja, dann werde ich heute Nachmittag eine Proklamation an meine Soldaten aufsetzen. Deine Legionen sind bis zum letzten Mann zu den Germanen übergelaufen, Romulus. Du hast keine Soldaten mehr. Dann werde ich Mares zum Reichsmarschall ernennen. Ach, dieser Mares ist ein Trottel. Das stimmt. Aber es fehlt heutzutage auch keinem vernünftigen Menschen mehr, ein Kriegsminister zu werden. Ich halte das einfach nicht mehr aus. Rhea! Wo willst du hin, meine Tochter? Ich gehe die Antigone studieren. Siehst du, auch deine Tochter versteht dich nicht mehr. Das kommt nur vom dramatischen Unterricht. Ein 2. Kaiser nimmt am Frühstück teil und der Kriegsminister ist beleidigt. Mein Kaiser. Was ist, Pyramus? Izeno, der Isaurier, Kaiser von Ostrom, hat eben um Asyl an deinem Hofe nachgesucht, mein Kaiser. Ja, ist denn der auch nicht mehr sicher in seinem Konstantinopel? Wo ist er denn? In der Halle. Also, ich lasse bitten. Das schöne Frühstück. Majestät? Majestät, lassen bitten. Hilfe erfliehe ich, Kometen des Weltalls finsterer Nacht. Nackt wie ich bin, ein Flüchtling, der Zagen dir naht. Glorreicher, bitte, der du auf deinem Throne bitte, sitzt bitte, und das. Trächtig. Bitte. Ich bestehe nicht darauf, dass du die 438 Verse aufsagst, die das byzantinische Zeremoniell einem oströmischen Kaiser vorschreibt, wenn er um Asyl bitten will, lieber Zeno. Gott sei Dank. Sei gegrüßt, kaiserlicher Bruder. Grüß dich. Sei gegrüßt, kaiserliche Schwester. Ich grüße dich, kaiserlicher Bruder. Nimm Platz, lieber Zeno. Wie geht es dir? Schlecht. Meine Schwiegermutter Verina hat sich mit den Germanen verbündet und mich vertrieben. Romulus, wir können nicht mehr getrennt marschieren. Wir müssen jetzt unsere westliche Kultur vor den Germanen retten. Ist Kultur etwas, das man retten kann? Romulus! Man scheint hier die Weltgefahr des Germanismus noch bei weitem nicht in ihrer vollen Größe erkannt zu haben. Das sage ich auch immer. Wenn wir jetzt nicht handeln, geht die Welt unter. Wir gehen unter. Das ist ein großer Unterschied. Wir sind die Welt. Wir sind Provinzler, denen eine Welt über den Kopf wächst, die sie nicht begreifen können. Ein Mensch wie du sollte nicht Kaiser von Rom sein. Verzeihung. Ja, was ist? Der Kriegsminister bittet, vorgelassen zu werden. Schon wieder. Ich lasse bitte. Man lässt mich einfach nicht frühstücken. Die Germanen marschieren gegen Rom. Noch etwas Huhn, Pyrrhus. Wann geht das nächste Schiff nach Alexandrien? Morgen um 8:30. Was willst du denn dort, lieber Zeno? Ich will den Kaiser von Abessinien um ein Asyl bitten. Ich werde von dort aus meinen unbeugsamen Kampf gegen den Germanismus fortsetzen. Pyrrhus, die Radieschen, bitte. Romulus, die Germanen marschieren gegen Rom und du bist immer noch beim Frühstück. Das ist das Vorrecht der Politiker. Ich befördere dich zum Reichsmarschall, Maris. Ich werde Rom retten, o Kaiser. Es ist hoffnungslos. Es kann uns nur noch eines retten, die totale Mobilmachung. Was ist denn das für ein Wort? Die Bezeichnung für die vollständige Zusammenfassung aller Kräfte einer Nation zu militärischen Zwecken. Das gefällt mir schon rein stilistisch nicht. Die totale Mobilmachung muss alle Teile des Imperiums erfassen, die noch nicht vom Feind besetzt worden sind. Nicht so laut, bitte, bitte nicht so laut. Diese totale Mobilmachung ist ein Unsinn. Aber ich stelle dir 50 Mann meiner Leibwache zur Verfügung, Reichsmarschall. Majestät, Odoaker besitzt eine Armee von 100.000 gut ausgerüsteten Germanen. Je größer ein Feldherr ist, desto weniger Truppen braucht er. So tief ist ein römischer Feldherr noch nie von seinem Kaiser beleidigt worden. Ein Großkaufmann kommt und verheißt Rettung vor den Germanen. Cäsar Rupf. Kenne ich nicht, Pyrrhus. Eine wichtige Persönlichkeit. Was ist er denn? Hosenfabrikant. Der Hersteller jener germanischen Kleidungsstücke, die man über die Beine zieht und die jetzt auch bei uns Mode werden. Ist er reich? Unermesslich. Endlich ein vernünftiger Mensch. Du wirst ihn sofort empfangen, Romulus. Ich habe den unfehlbaren Instinkt, dass der uns retten wird. Ich lasse den Hosenfabrikanten bitten. Kaiser Romulus. Sei gegrüßt. Das ist meine Frau, die Kaiserin Julia. Und dies der Kaiser von Ostrom, Zeno der Isaurier. Was willst du von mir, Cäsar Rupf? Mein Geschlecht stammt aus Germanien. Ist jedoch schon zur Zeit des Kaisers Augustus in Rom angesiedelt und seit dem ersten Jahrhundert führend in der Textilbranche. Das freut mich. Als Hosenfabrikant gehe ich aufs Ganze, Majestät. Selbstverständlich. Ich bin mir eiskalt bewusst, dass die konservativen Kreise Roms gegen die Hosen sind. Wie immer, wenn wieder einmal eine Erleuchtung dämmert. Wo die Hose anfängt, hört die Kultur auf. Dieses Bonmot können Sie sich als Kaiser natürlich leisten. Aber ich als ein Mann der unvernebelten Wirklichkeit sage mir ganz nüchtern, dass der Hose die Zukunft gehört. Ein moderner Staat, der die Hose nicht trägt, geht todsicher in die Binse. Dass die Germanen Hosen tragen und so erstaunliche Fortschritte machen, beruht auf einem Urzusammenhang, der zwar den Staatsmännern, die nie in die Tiefe denken, vollkommen schleierhaft sein muss, aber für einen Geschäftsmann sonnenklar ist. Nur Rom in Hosen wird dem Ansturm der germanischen Horden gewachsen sein. So. Und was hast du mir für Vorschläge zu machen? Majestät, hier ist die Weltfirma Cäsar Rupf und hier das römische Imperium. Hinter mir stehen ein paar Milliarden Sesterzen und hinter ihnen der pure Abgrund. Man kann den Unterschied nicht besser formulieren. Zuerst habe ich gedacht, ich kaufe das römische Imperium ganz einfach auf. Darüber müssen wir uns ernsthaft unterhalten, Cäsar Rupf. Auf alle Fälle schlage ich dich sofort zum Ritter. Pyrrhus, ein Schwert. Danke, Majestät, aber ich habe schon alle möglichen Orden aufgekauft. Sehen Sie, um ganz eiskalt zu reden, ich bin doch wieder vom Kauf abgekommen. Entweder ist man Weltfirma oder Imperium. Und da muss ich schon ausdrücklich sagen, lieber Weltfirma, das rentiert sich mir. Ich bin gegen den Kauf, Kaiser Romulus, aber ich bin nicht gegen Liaison. Und wie stellst du dir denn eine Verbindung zwischen dem Imperium und deiner Firma vor? Als Geschäftsmann rein organisch. Meine Devise, denke organisch, sonst machst du pleite. Zuerst stellen wir die Germanen vor die Tür. Aber das ist doch unmöglich. Odoaker hat sich auf meine Anfrage hin schriftlich bereit erklärt, für eine Summe von 10 Millionen Italien zu räumen. Ah, so. Und was verlangst du von mir als Gegenleistung für diese Hilfe, Cäsar Rupf? Wenn ich die 10 Millionen zahle und noch einige Millionchen ins Imperium stecke, sodass sich das Ganze gerade noch knapp über Wasser hält, wie das bei jedem gesunden Staat der Fall ist, verlange ich als Bedingung, abgesehen davon, dass die Hose obligatorisch erklärt wird, Ihre Tochter Rhea zur Frau. Denn es ist sonnenklar, dass wir die Liaison nur so organisch untermauern können. Meine Tochter ist mit einem Patrizier verlobt, der seit 3 Jahren in germanischer Gefangenschaft ist. Majestät, Sie müssen ohne mit der Wimper zu zucken zugeben, dass das römische Imperium völlig heruntergewirtschaftet ist und nur noch durch eine solide Verbindung mit einer erfahrenen Weltfirma gerettet werden kann. Sie werden mir heute Nachmittag Ihre Antwort geben. Wenn nein, heirate ich die Tochter Odoakers. Die Firma Rupf muss an einen Erben denken. Ihre Antwort, mein Kaiser, gern entgegensehend, empfehle ich mich und meine Firma aufs Beste. Kammerdiener für mich hinaus. Mich hat er nicht einmal gegrüßt. Das muss ich heute ein Kaiser im Exil von einem Großhändler bieten lassen. Romulus, du sprichst jetzt sofort mit Rhea. Sie wird sofort diesen Cäsar Rupf heiraten. Das römische Imperium verkaufe ich ihm auf der Stelle für eine Handvoll Sesterzen. Aber es fällt mir nicht ein, meine Tochter zu verschachern. Rhea wird sich freiwillig für das Imperium opfern. Wir haben durch Jahrhunderte hindurch so viel dem Staat geopfert, dass es Zeit ist, dass sich der Staat jetzt einmal für uns opfert. Romulus! Dieses Wort im Munde eines römischen Kaisers ist ein Staatsverbrechen. Entweder sterben wir den Heldentod oder wir gehen unter. Ich gehe in den Park. Du willst also nicht, dass Rhea diesen Cäsar Rupf heiratet? Nein. Und Widerstand um jeden Preis lehnst du auch ab? Ja. Ach, du bist ja ein Defätist. Nein. Aber ich halte es für sinnlos, eine Welt in Brand zu stecken, die schon verloren ist. Wir sind jetzt 20 Jahre verheiratet, Romulus. Was willst du mit dieser unheimlichen Tatsache sagen? Wir haben uns einmal geliebt. Du weißt genau, dass du jetzt lügst. Dann hast du mich nur geheiratet, um Kaiser zu werden. Ich bin die älteste Tochter des Kaisers Valentinianus und ohne mich wärst du nie Kaiser geworden. Gewiss. Ich habe dich nur deshalb geheiratet. Das wagst du mir ruhig ins Gesicht zu sagen. Natürlich. Ich habe dich geheiratet, um Kaiser zu werden, und du hast mich geheiratet, um Kaiserin zu werden. Du hast mich nur aus Ehrgeiz geheiratet. Alles, was du tust, geschieht aus Ehrgeiz. Auch jetzt willst du aus Ehrgeiz den verlorenen Krieg nicht aufgeben. Gut, ich bin ehrgeizig. Für mich gibt es nichts anderes als das Kaisertum. Ich bin die Tochter eines Kaisers. Ich bin stolz darauf. Was bei dir das Ziel war, das war bei mir das Mittel. Ich bin Kaiser geworden, allein aus politischer Einsicht. Wann hättest du je eine politische Einsicht gehabt? Der Staat ist unter dir so tief gesunken, dass er nun wirklich nicht mehr zu retten ist. Was hast du denn in den 20 Jahren deiner Regierung getan? Gegessen, getrunken, gelesen, geschlafen und Hühner gezüchtet. Politische Einsicht. Hinter dir steht nichts als deine Faulheit. Ja, es ist meine politische Einsicht, nichts zu tun. Dazu hättest du nicht Kaiser zu werden brauchen. Nur so konnte mein Nichtstun einen Sinn haben. Als Privatmann zu faulenzen ist völlig wirkungslos. Nicht meine Handlung ist also sinnlos, sondern das römische Imperium ist sinnlos geworden. Das Kaisertum hatte nur Sinn als heidnische Einrichtung. Der Kaiser war ein Gott, den man anbetete. Dieser Gott war die Mitte des Reiches und hielt es zusammen. Aber Konstantin hat das Christentum angenommen und das war das Ende des Imperiums. Der Kaiser ist ein Mensch geworden und das Kaiserreich eine Einrichtung, die öffentlich Mord, Plünderung, Erpressung, Unterdrückung und Brandschatzung auf Kosten der Menschheit betreibt. Das ist graue Theorie. Nein. Das ist die blutige Praxis des römischen Staates. Es ist unmöglich, die Notwendigkeit des Staates zu bezweifeln. Ich bezweifle nicht die Notwendigkeit des Staates. Ich bezweifle nur die Notwendigkeit dieses Staates. Ich begreife nicht, warum du dann ausgerechnet Kaiser geworden bist. Das römische Weltreich besteht nur noch, weil es einen Kaiser gibt. Es blieb mir deshalb keine andere Möglichkeit, als selbst Kaiser zu werden, um das Imperium liquidieren zu können. Entweder bist du wahnsinnig oder die ganze Welt ist verrückt. Ich habe mich für das Letztere entschieden. Dann hast du mich also geheiratet, um das römische Imperium zu zerstören? Ja, das habe ich getan. Von allem Anfang an hast du an nichts als an Roms Untergang gedacht? Ja. Du hast mich getäuscht? Nein, du hast dich in mir getäuscht. Du hast angenommen, dass ich ebenso machtbesessen sei wie du. Du hast gerechnet, aber deine Rechnung war falsch. Deine Rechnung stimmt. Rom geht unter. Ja, Rom geht unter. Und du bist Roms Verräter. Nein, ich bin Roms Richter. Romulus. Ich habe dir nichts mehr zu sagen. Ich fliehe diese Nacht nach Sizilien. Wir werden uns vielleicht lange nicht mehr sehen. Wir werden uns nie mehr sehen. Der Nachmittag des gleichen Tages. Die Germanen kommen immer näher. Die Tochter des Kaisers nimmt im Park beim Schauspieler Phylax dramatischen Unterricht und trifft einen Bettler. Seht ihr des Vaterlands Bürger den letzten Weg gehen mich und das letzte Licht anschauen der Sonne? Und nie das wieder. Fahren Sie fort, Prinzessin, wuchtiger, dramatischer. Der alles schweigende Todesgott lebendig führt er mich zu des Acherons Ufer und nicht zu Hymenäen berufen bin ich. Dagegen dem Acheron bin ich vermählt. Tragische Prinzessin, wuchtiger. Man spürt, dass Sie noch keine richtige Vorstellung vom Acheron haben. Dagegen dem Acheron bin ich vermählt. Dagegen dem Acheron bin ich. Mein Gott, Phylax, da steht ein Bettler. Ein fürchterlicher Bettler. Ja, ich bin ein Bettler. Wer bist du? Ich bin das, was zurückkommt, wenn man dorthin geht, wohin ich gegangen bin. Und wer bist du? Ich bin Rhea, die Tochter des Kaisers. Ja, du bist Rhea, die Tochter des Kaisers. Ich habe dich nicht mehr erkannt. Du bist schön. Aber ich habe dein Gesicht vergessen. Hast du mich denn je gekannt? Haben wir einmal miteinander gespielt, als ich ein Kind war? Wir haben einmal miteinander gespielt, als ich ein Mensch war. Willst du mir nicht deinen Namen sagen? Ich werde mich dann leichter erinnern. Mein Name ist in meine linke Hand geschrieben. So zeige mir diese Hand. Hier. Sie ist fürchterlich verstümmelt, deine Hand. Ja, sie ist fürchterlich. Der Ring... Der Ring deines Bräutigams. Emilian! Du bist Emilian. Ich war es. Ich komme aus germanischer Gefangenschaft zurück, Tochter des Kaisers. 3 Jahre habe ich auf dich gewartet. Nun bist du da. Komm jetzt in das Haus meines Vaters. Die Germanen kommen. Wir wissen es. So geh und nimm ein Messer. Wie meinst du das, Emilian? Ein Weib kann mit einem Messer kämpfen. Wir können nicht mehr kämpfen. Das römische Heer ist geschlagen. Wir haben keine Soldaten mehr. Soldaten sind Menschen und Menschen können kämpfen. Es sind noch viele Menschen hier. Weiber, Sklaven, Greise, Krüppel, Kinder, Minister. Geh, nimm ein Messer. Wir haben den Krieg verloren. Ein Kampf ist sinnlos. Wir müssen uns den Germanen ergeben. Vielleicht fliehen wir auch. Ich weiß nicht, was der Vater beschließen wird. Ich habe mich vor 3 Jahren den Germanen ergeben. Was haben sie aus mir gemacht, Tochter des Kaisers? Hast du nicht meine Hände gesehen? Soll ich die Verstümmelten noch einmal vor dein Auge halten? Nimm ein Messer, geh, nimm ein Messer! 3 Jahre habe ich auf dich gewartet. Tag für Tag, Stunde um Stunde. Und jetzt... Jetzt fürchte ich mich vor dir. Dagegen dem Acheron bin ich vermählt. Hast du nicht so gesprochen? Ich bin Acheron, Tochter des Kaisers. Ich bin der Todesgott. Ich trage deinen Ring, er ist in mein Fleisch gewachsen. Ich bin gekommen, einen Feuerbrand von Grausen in diesen Hühnerstall zu werfen. Ich bin da, die Wahrheit über die Germanen im lächerlichen Kaiserhof deines Vaters in sein taubes Ohr zu schreien. Ich schlage mit meinen zerbrochenen Fingern die Trommel der letzten Nacht. Ich pfeife aus dem Loch meines zerschlagenen Mundes die Melodie des jüngsten Tags. Geh, nimm ein Messer, Tochter des Kaisers. Geh, nimm ein Messer. Der Großkaufmann kommt und verlangt eine Antwort. Emilian denkt politisch und macht einen ungeheuerlichen Vorschlag. Es ist mir sonnenklar bewusst, dass nach dem Fall von Rom das Römische Reich keinen Pappenstiel mehr wert ist. Zur wirtschaftlichen Pleite ist die militärische Patsche gekommen, aus der sich das Imperium nicht mehr am eigenen Schopf herausziehen kann. Wer sind Sie? Cäsar Rupf, Besitzer der Weltfirma Rupf. Und was wollen Sie? Es ist jedem auch nur halbwegs informierten Politiker überdeutlich klar, dass Rom nur gerettet werden kann, wenn ich für das schon zusammenkrachende Imperium 5 Minuten vor 12 einige Millionen springen lasse. Was stellen Sie für eine Bedingung? Eiskalt gesagt, ich will die Tochter des Kaisers heiraten. Emilian! Du liebst mich, Tochter des Kaisers? Ich liebe dich. Sie ist Unsinn, deine Liebe. Das erste Jahr in meiner Gefangenschaft habe ich an dich gedacht. Aber dann habe ich dich vergessen. Ich kann nur noch die lieben, die so geschändet sind wie ich, die so hassen wie ich und die so Rache nehmen werden wie ich. Ich werde nie aufhören, dich zu lieben. Du wirst alles tun, was ich von dir verlange? Alles. Ich erkenne dich nicht mehr, aber ich liebe dich. Ich fürchte mich vor dir, aber ich liebe dich. Dann heirate diesen prächtigen, kugelrunden Bauch von einem Hosenfabrikanten und gebär ihm Kinder. Ich soll einen anderen heiraten? Ja, den, der dein Vaterland retten kann. Darum werfe ich dich im Namen der Menschheit fort, damit Rom lebe. Du willst mich so schänden, wie du geschändet bist, Emilian. Das Gold deines Fabrikanten wird die Germanen für kurze Zeit aufhalten. Emilian! Du wirst gehorchen, Tochter des Kaisers. Deine Liebe ist unermesslich. Ja, ich will gehorchen. Dann gib diesem Finanzgenie deine Hand. Denn heute ist eine Zeit, da Raserei, Hass, Beschimpfung, Verrat, Kupplerei und Bestechung Tugenden vor dem unerhörten Frevel geworden sind, der an der Menschheit begangen wird. Ich gebe ihm meine Hand. Mit dieser Verlobung haben wir eine Rettungsaktion gestartet, die in dieser Branche bis jetzt überhaupt noch nicht vorgekommen ist. Der Kaiser ist durch nichts zu erschüttern. Emilian versucht das Letzte, ihn umzustimmen. Der Großkaufmann gibt eine letzte Chance. Willkommen, Imperator des guten Essens und des gesegneten Schlafes in der Mittagshitze. Sei gegrüßt, du Cäsar der Hühner. Heil dir, du Stratege des Eierlegens, du großer Kaiser Roms. Wer bist du? Ein Toter ist auferstanden, ein Krepierter ist den Weg dahergekommen. Ein Geschänderter hat das Schinderbrett verlassen, auf dem deine Untertanen verenden. Du bist Emilian, der Bräutigam meines Kindes. Du bist der Erste, der mich erkennt, Kaiser Romulus. Verzeih mir. Sei mir willkommen, Emilian. Ich habe mein Gefängnis in Germanien verlassen. Ich habe die Knechte erdrosselt, die mich bewachten, die Hunde getötet, die mich verfolgten. Ich habe die endlose Weite deines Reiches durchmessen. Meile um Meile, Schritt für Schritt. Ich habe dein Imperium gesehen, Vater der Welt. Erzähle mir von meinem Reich, Emilian. Dein Reich, die strahlende Mitte der Erde, übergoldet von Werken der Menschen, gestaltet durch Maß und Klarheit, ist der Ort der schuldlos Verdammten geworden, Kaiser von Rom. Mein Auge blickte auf Alleen von Geräderten, auf einen Wald von Galgen, auf eine Wolke von schmatzenden Geiern, hinter der sich der Mond verbarg und die Sonne nicht mehr schien. Es ist mir nicht unbekannt, was du sagst. Aber erzähle weiter, Emilian. Es ist dir nicht unbekannt. Und du fütterst deine Hühner. Rom ist gefallen und du schläfst. Der Kaiser hat das Reich seinen Feinden überlassen. Kennst du denn deinen Feind, Kaiser von Rom? Der Kaiser kennt sein Volk. Da stehe ich vor dir, umflattert von deinen Hühnern, umgeben von einem jämmerlichen Hofstaat, bespuckt und ausgepeitscht. Emilia! Aber dein Reich ist gerettet, Kaiser von Rom. Ich habe deine Tochter diesem Finanzgenie gegeben. Und sie hat ja gesagt. Der Kaiser erteilt die Bewilligung zu dieser Ehe nicht. Ich werde Cäsar Rupf heiraten, Vater. Du kannst mich nicht hindern, mein Vaterland zu retten. Meine Tochter wird sich in den Willen des Kaisers fügen. Der Kaiser weiß, was er tut, wenn er sein Reich ins Feuer wirft, wenn er fallen lässt, was zerbrechen muss, und zertritt, was dem Tod gehört. Komm, meine Tochter. Der Kaiser geht mit seiner Tochter weg. Er geht, Hosenfabrikant. Eiskalt gesagt, er lehnt meinen Antrag ab. Er lehnt ihn ab. Wenn bis morgen die Tochter des Kaisers nicht meine Frau ist, kann die Welt der größten Rettungsaktion der Geschichte endgültig nachtrauern. Dieser Kaiser muss weg. Die Nacht desselben Tages. Der Mond steht über der Bucht von Neapel. Emilian, Zeno der Isaurier und seine Kämmerer, der Kriegsminister Mares und seine Adjutanten und der Präfekt der Reiterei schleichen sich in das kaiserliche Schlafzimmer, und verbergen sich in den Wandschränken und unter den Betten. Eine Stunde später. Der Kaiser steigt aus dem Bad und betritt das Schlafzimmer, in dem sich seine Mörder verborgen haben. Das Bad hat mir doppelt wohlgetan nach dem guten Abendessen. Es ist heute ein pathetischer Tag, aber ich mag solche Tage nicht. Da hilft nichts als Baden. Ach, ich bin ein untragischer Mensch, Pyramus. Wünschen Majestät die Toga oder den Schlafrock? Den Schlafrock. Heute regiere ich nicht mehr. Majestät sollte noch die Proklamation an das römische Volk unterschreiben. Morgen. Einen Römerwein, bitte. Wünschen Majestät Falerno oder Syrakusa? Falerno. Man muss in der heutigen Zeit das Beste trinken. Die Kaiserin ist abgereist, Majestät. Es ist gut. Prinzessin Rhea wünschen Majestät noch zu sprechen. Meine Tochter soll kommen. Mein Vater. Komm, mein Kind. Setz dich zu mir. Was hast du mir zu sagen? Rom ist in Gefahr, mein Vater. Lass mich den Cäsar Rupf heiraten. Der Rupf, meine Tochter, ist mir zwar sympathisch, weil er Geld hat, aber er stellt unannehmbare Bedingungen. Er wird Rom retten. Das ist es eben, was mir diesen Mann unheimlich macht. Ein Hosenfabrikant, der den römischen Staat retten will, der muss wahnsinnig sein. Es gibt keinen anderen Weg für uns, um das Vaterland zu retten. Aber du kannst diesen Cäsar Rupf nicht heiraten, mein Kind. Du liebst Emilia. Nicht wahr? Du liebst ihn doch. Ich muss ihn verlassen. Das Vaterland geht über alles. Siehst du, du hast doch zu viel Tragödien studiert. Soll man denn nicht das Vaterland mehr lieben als alles in der Welt? Nein. Man soll es weniger lieben als einen Menschen. Man soll vor allem gegen sein Vaterland misstrauisch sein. Ich kann nicht ohne Vaterland leben. Kannst du ohne den Geliebten leben? Es ist viel größer und viel schwerer, einem Menschen die Treue zu halten, als einem Staat. Es geht um das Vaterland. Nicht um den Staat. Vaterland nennt sich der Staat immer dann, wenn er sich anschickt, auf Menschenmord auszugehen. Wir haben mit unseren Tugenden eine Bestie gemästet. Wir haben uns an der Größe unseres Vaterlandes wie mit Wein berauscht. Aber nun ist es Wermut. Heirate Emilian. Emilian hat mich verstoßen, Vater. Wenn du ihn liebst, dann bleibst du bei ihm, auch wenn er dich verstößt. Du hast bei ihm aus, auch wenn er ein Verbrecher ist. Aber von deinem Vaterland kannst du getrennt werden. Schüttle den Staub von deinen Füßen, wenn er seine Henkerstätte geworden ist, denn deine Liebe zu ihm ist machtlos. Wenn ich wieder zu ihm zurückkehre, wird er mich wieder verstoßen. So kehre immer wieder zu ihm zurück. Er liebt mich nicht mehr. Er liebt nur noch Rom. Rom wird zugrunde gehen. Und er wird nichts mehr haben als deine Liebe. Ich fürchte mich. Fürchte dich nicht. Die Liebe ist das Größte. Ja, Vater. Ich will zu ihm gehen. So ist es recht, mein Kind. Geh zu Emilia. Der Kaiser ruft seinem Kammerdiener und fordert seine Mörder auf, hervorzukommen. Pyramus. Mein Kaiser. Hänge mir die Kaisertoga um und gib mir den Lorbeerkranz. Der Augenblick ist feierlich. Ich habe mit jemandem zu reden. Hier, mein Kaiser. Verzeihung. Der Lorbeerkranz ist etwas staubig. Das macht nichts. Geh nun schlafen. Jawohl, mein Kaiser. Du kannst jetzt zu mir kommen, Emilia. Wir sind allein. Du weißt, dass ich bei dir bin, Kaiser von Rom? Ich weiß, wer bei mir ist, Emilia. Kommt! Kommt alle! Kommt alle hervor! Die Mörder kriechen in ihren schwarzen Mänteln aus ihren Verstecken und der Kaiser hält seine nächtliche Rede über die Gerechtigkeit. Wir wollen dich sprechen, Kaiser von Rom. Der Kaiser ist bereit, euch zu hören. Was habt ihr mir zu sagen? Wir sind gekommen, Rechenschaft zu fordern. Wir begehren die Städte zurück, die durch deine Schuld zerstört worden sind. Wir verlangen deine niedergemetzelten Legionen. Wir wollen das Imperium wieder, das du verloren hast. Ich bin nur einem unter euch Rechenschaft schuldig. Und zu diesem einen werde ich nun sprechen. Komm zu mir, Emilien. Du bist das große letzte Argument gegen den, der sich nicht wehrt. Was forderst du von deinem Kaiser, Emilien? Eine Antwort, Kaiser Romulus. Du sollst die Antwort haben. Sprich. Was hast du getan, damit dein Volk nicht in die Hände der Germanen fällt? Nichts. Was hast du getan, damit Rom nicht so geschändet wird wie ich? Nichts. Und wie willst du dich rechtfertigen? Du bist angeklagt, dein Reich verraten zu haben, Kaiser Romulus. Nicht ich habe mein Reich verraten. Rom hat sich selbst verraten. Es kannte die Wahrheit, aber es wählte die Gewalt. Es kannte die Menschlichkeit, aber es wählte die Tyrannei. Es hat sich doppelt erniedrigt. Vor sich selbst und vor den anderen Völkern, die in seine Hand gegeben waren. Du stehst vor einem unsichtbaren Thron, Emilian. Vor dem Thron der römischen Kaiser, deren letzter ich bin. Soll ich deine Augen berühren, dass du diesen Thron siehst, diesen Berg aufgeschichteter Schädel, diese Ströme von Blut, die ewigen Katarakte der römischen Macht? Rom muss dieses Blut zurückgeben, das es genommen hat. Die Germanen kommen. Der unnütze Baum wird gefällt. Wende dich nicht ab, Emilian. Gib Antwort auf meine Frage. Haben wir noch das Recht, uns zu wehren? Haben wir noch das Recht, mehr zu sein als ein Opfer? Du schweigst. Ich weiß, was ihr unter euren schwarzen Mänteln verborgen haltet, was für einen Griff jetzt eure Hand umklammert. Ihr glaubtet, zu einem Wehrlosen zu gehen. Nun seid ihr in die Höhle eines Tigers geraten, denn ich springe euch an mit den Tatzen der Wahrheit und ich packe euch mit den Zähnen der Gerechtigkeit. Nicht ich bin angegriffen, ich greife euch an! Nicht ich bin angeklagt, ich klage euch an! Wehrt euch! Ich habe euch vor eine Frage gestellt, die euch zur Entscheidung zwingt. Tötet mich, wenn ihr glaubt, ich sei im Unrecht. Oder ergebt euch den Germanen, wenn es die Wahrheit ist, dass wir kein Recht haben, uns zu wehren. Antwortet mich! Die Männer, die gekommen sind, den Kaiser zu ermorden, um ihr Vaterland zu retten, stehen unbeweglich in ihren schwarzen Mänteln. Noch einmal fordert sie der Kaiser auf. Antwortet! Es lebe Rom! Es lebe Rom! Es lebe Rom! Es lebe Rom! Die Männer ziehen den Dolch und schreiten auf den Kaiser zu, der sie unbeweglich auf seinem Bette sitzend erwartet. Solche über ihm vereinigen sich zum Kelch einer silbernen Blume, die sich nun schließen will. Da ertönt aus dem Hintergrund ein Schrei höchster Angst. Die Germanen kommen! Von einer Panik erfasst, rast alles hinaus, durch die Fenster, durch die Türen. Unberührt sitzt der Kaiser da. Aus dem Hintergrund eilt bleich vor Entsetzen Pyramus herbei. Mein Kaiser! Wo sind sie denn, die Germanen? In Nola, Majestät! Na, warum schreist du denn? Dann sind sie erst morgen hier. Ich will jetzt schlafen. Sehr wohl, Majestät. Da liegt noch einer vor meinem Bett, Pyramus. Es ist Spurius Titus' Mama, Majestät. Er schnarcht. Gott sei Dank, jetzt schläft der Sportler endlich. Na, lass ihn nur liegen. Ich kann gut über ihn ins Bett steigen. Pyramus. Mein Kaiser. Wenn die Germanen da sind, ja, dann wecke mich. Der andere Morgen. Der Kaiser sitzt wieder beim Frühstück. Rindsbraten, Käse, Radieschen, Huhn, mein Kaiser. Es ist so merkwürdig still, Pyramus. Der Hof ist geflüchtet, Majestät. Wo ist denn meine Tochter Rhea? Sie flüchtete mit Emilian. Das ist gut. Liebesleute gehören zusammen. Du bist ganz bleich, Pyramus. Majestät, 60 Jahre habe ich nun unter 11 Kaisern dem Kaisertum gedient. Gewiss. Jeder Droschkenkutscher verdient mehr als ein kaiserlicher Kammerdiener. Da hast du recht. Aber eine Droschke nimmt auch mehr ein als ein Kaiser. Cäsar Rupf hat mir eine Stelle als Kammerdiener angeboten. Hm. 600 Sesterzen im Monat und 3 Nachmittage frei in der Woche. Ich hätte Zeit, meine Memoiren zu schreiben. 600 Sesterzen? Das ist enorm. Hätte Cäsar Rupf nicht vielleicht noch eine zweite Stelle frei? Nein, mein Kaiser. Leider nicht. Was ist denn das für ein Lärm? Die Germanen, Majestät. Die Germanen sind gekommen. Ach so, das habe ich ganz vergessen, dass sie schon heute Morgen kommen. Haben Majestät noch einen Wunsch? Noch etwas Spargelwein. Bitte sehr, mein Kaiser. Jetzt kannst du gehen. Danke, Majestät. Pyramus. Majestät. Du bist immer ein tadelloser Kammerdiener gewesen. Ein Germane dringt zum Kaiser vor, der immer noch frühstückt und zieht sein Schwert. Ein Wunder geschieht. Der Sieger unterwirft sich. Romulus erobert sein Reich zurück und hält die Rede von der Seifenblase. Stirb, Römer. Sei gegrüßt. Grüß Gott. Du bist ein richtiger Germane? Uralten Geschlechts. Ja. Tacitus beschreibt euch als Menschen mit trotzigen blauen Augen, rotblonden Haaren und barbarischen Riesenleibern. Aber wenn ich dich so ansehe, ich würde dich eher für einen verkleideten Botaniker halten. Ich habe mir die Römer auch ganz anders vorgestellt. Ich hörte immer von ihrer Tapferkeit. Aber jetzt bist du der Einzige, der nicht davon gelaufen ist. Wir haben offenbar von den Rassen eine ganz falsche Vorstellung. Also, das sind jetzt Hosen, die du da an den Beinen hast? Ja, das sind Hosen. Was trinkst du denn da? Spargelwein. Nie gehört. Darf ich den mal versuchen? Aber bitte. Selber gezogen. Scheußlich. Dieses Getränk wird sich nicht lange halten. Bier ist besser. Das ist alles nur eine Frage des Geschmacks. Bitte nimm Platz. Danke, bin so frei. In Italien ist es heiß. Wie lange braucht man noch bis Neapel? 2 Stunden. Ich freue mich außerordentlich auf den Apoll vor dem Jupiter-Tempel. Steht denn dort ein Apoll? Na doch, der von Praxiteles. Ich habe immer geglaubt, es sei ein wertloser Herkules. Wozu hast du denn eine Botanisierbüchse bei dir? Ich versuche, das ideale Hühnerfutter herauszufinden. Du bist ein Hühnerzüchter? Meine Leidenschaft. Na großartig, ich bin auch ein Hühnerzüchter. Endlich ein Mensch, der mich versteht. Das Huhn ist in Germanien einfach noch nicht so recht populär. Gehören die Hühner im Garten dir? Ja, eine brave Hausrasse von Gallien importiert. Legen die? Schlecht, sehr schlecht. Nur eine Henne ist wirklich in Form. Die graue mit den gelben Tupfen? Ja, sie stammt aus Germanien. Eine wirklich gute Rasse. Selbstgezüchtet. Ja, habe ich selbst gezüchtet. Nein. Von einem russischen Steppenhuhn und einem spanischen Gockel. Was gibst du ihnen denn zu fressen? Alles. Ganz falsch. Hühner lieben eine nahrhafte, gleichmäßige Nahrung. Ich gebe ihnen ein Gemisch von Hopfen und Mais. Sonntags noch etwas Speck. Ah, das ist interessant. Ich lasse sofort Hopfen anpflanzen. Mais habe ich schon. Das Ei ist das Kraftnahrungsmittel der Zukunft. Die Versorgung der Bevölkerung mit Eiern wird die Volkskraft erheblich steigern. Wenn ich erst einmal den römischen Kaiser gefangen habe, werde ich mich mit konzentrierter Energie hinter meine Hauptaufgabe setzen und die germanische Ernährung auf eine ganz neue Basis stellen. Das ewige Pferdefleischessen hat sofort aufzuhören. Wer bist du denn eigentlich? Ich bin Odoaker, der Fürst der Germanen. Das freut mich aber, dich kennenzulernen. Ich habe mich immer ganz außerordentlich für dich interessiert, mein lieber Odoaker. Wer bist du denn? Ich bin der Kaiser von Rom. Der Kaiser von Rom? Dann bist du mein Feind. Aber wieso denn? Wir haben doch höchstens einige unbedeutende politische Differenzen miteinander. Da finde ich endlich einen Menschen, der mir sympathisch ist. Und schon muss ich ihm den Kopf abschlagen. Du willst mich töten? Ich kann nicht anders. Du könntest zwar mein Freund sein, aber ich bin der Fürst der Germanen und du der römische Kaiser. Ja, es muss sein. Es ist weitaus am besten, wir erledigen das möglichst schnell. Ich habe wirklich keine Eile. Ich freue mich, dich zu sehen und jetzt bist du so pressiert. Wenn wir doch bloß Hühnerzüchter werden und keine Staatsmänner. Ich sehe gar nicht ein, warum zwischen einem Hühnerzüchter und einem Staatsmann ein Gegensatz sein soll. Die Römer und Germanen sind doch keine Hühner. Ich habe nie einen Unterschied gemacht. Was kann ich meinen Hühnern geben, für die ich zu sorgen habe? Solide Ställe, eine gerechte Futterverteilung und einen gesunden Gockel. Und meinem Volk das Gleiche. Nicht mehr und nicht weniger. Nur ins Menschliche umgewandelt. Bist du ein großer Hühnerzüchter? Das darf ich mit Stolz sagen. Bist du aber auch ein großer Feldherr? Ich weiß es nicht. Eigentlich sind die Römer immer gerade davon gelaufen, wenn ich meine Kunst anwenden wollte. Wen hast du besiegt? Einen Kaiser, den sein eigenes Volk den Kleinen nennt. Du wirst als ein kleiner Feldherr in die Geschichte eingehen. Es bleibt dir nichts anderes übrig, als dein Glück als Staatsmann zu versuchen, wenn du nicht sang- und klanglos in Vergessenheit geraten willst. Ja, das sehe ich ein. Aber gerade als Politiker muss ich an meine Verpflichtungen denken. Meine Soldaten fordern deinen Tod. Es tut mir leid, du musst sterben. Ich hole meine Germanen. Schade, sehr schade. Von nun an werde ich denken, Odoaker war nicht nur ein unbedeutender Feldherr und ein kleiner Staatsmann, sondern auch ein schlechter Hühnerzüchter. Ein wirklich genialer Hühnerzüchter kann in der Politik gar nicht so radikal versagen, wie du es tust. Ich bin aber ein guter Hühnerzüchter. Und du willst als germanischer Fürst die einmalige Chance verpassen, mit dem römischen Kaiser den Frieden wiederherzustellen? Wenn du jetzt eine Germanen holst, bist du nicht mehr Odoaker der Hühnerzüchter, mit dem ein Gespräch möglich ist, sondern Odoaker der Feldherr. Anstelle zweier gleichberechtigter Hühnerfreunde stehen sich Macht und Ohnmacht gegenüber. Und ein großer Weltaugenblick ist wieder einmal nutzlos vertan. Gut, ich will mit dir reden. Aber es fällt mir nicht leicht, mit einem Römer zu sprechen. Meine Schwester ist auf einer Reise nach Ungarn von einem Legionär vergewaltigt worden. Und deine Soldaten haben meinen Schwiegersohn auf einer Reise nach Gallien skalpiert. Umso nötiger ist es, sachlich zu bleiben. Schließlich haben die Römer die Germanen 500 Jahre unterdrückt. Hat es darum einen Sinn, dass die Germanen jetzt die Römer unterdrücken, nur damit die Römer es nach 100 Jahren wieder tun? Dann ist es eben Schicksal. Man soll nicht immer Schicksal nennen, was nur menschliche Dummheit ist. Aber du kannst doch nicht von mir verlangen, dass ich jetzt die Waffen niederlege. Es gibt keine andere Wahl, wenn du den Frieden willst. Ich habe diesen Feldzug doch nur unternommen, um die Germanen einer höheren Kultur entgegenzuführen. Als junges Volk müssen wir an die Zukunft denken. Völker, die sich einbilden, sie seien jung, fühlen sich zu so vielen Dummheiten berechtigt, dass sie schon aus diesem Grund nie alt werden. Es hat alles keinen Sinn mehr. Es hat alles keinen Sinn mehr. Du darfst jetzt nicht verzweifeln. Es ist sicher das Beste für dich, wenn du mit deinen Germanen im halbentvölkerten Italien bleibst. Du willst, dass deine Feinde in Italien bleiben? Man muss die Rassen etwas mischen, wenn etwas Vernünftiges herauskommen soll. Denk an die enormen Chancen der Hühnerzucht, wenn wir beide zusammenarbeiten. Das ist dein Wille? Es ist mein Wille. Aber das geht doch nicht. Man soll in der Politik von Menschen jederzeit das Vernünftige verlangen können. Auch von einem Barbaren? Wer Hühner züchtet, kann kein Barbar sein. Romulus, ich knie vor dir nieder. Ich unterwerfe mich mit meinem ganzen Volk, wenn dies das Vernünftige ist. Ich ernenne dich zum Kaiser von Germanien. Wenn ich jetzt nur wieder eine Ahnung hätte, wie ich das meinen Soldaten beibringe. Deine Theorien sind schön und gut, aber dann kommt das Praktische und wirft wieder einmal alles über den Haufen. Das ist gar kein Problem. Rufe die germanischen Hauptleute herein. Jawohl. Hauptleute, zu mir! Du wirst sehen, mit Soldaten umzugehen ist das Leichteste von der Welt. Die sind überall vollkommen gleich. Mein Feldherr, melde gehorsamst Hauptleute zur Stelle. Hauptleute, ich bin ein Römer geworden. So ein Blödsinn. Jetzt ist unser Feldherr verrückt. Marsch da, kniet sofort nieder und unterwerft euch dem Kaiser. Lasst eure Schwerter stecken. Wir sind freie Germanen. Wir sind keine Römer. Wir knien nicht vor einem Kaiser. Dafür sollen wir marschiert sein. In diesem Dreck, mit diesem Hunger. In dieser Sonne. Nicht einmal eine anständige Schlacht. Was haben wir denn von diesem Krieg? Einen Feldherrn, der sich dem Kaiser unterwirft. Löcher in den Hosen. Blutige Füße. Ruhe. Beulen auf der Stirn. Germanen. Ich schlage meine tapferen Soldaten alle zu Rittern von Lusitanien. Wo ist denn das? In der südwestlichen Ecke von Spanien. Das gehört dem Kaiser? Dem Kaiser gehört alles. Es lebe der Kaiser! In 5 Minuten hat der Kaiser sein Weltreich zurückerobert. Nein. Der Kaiser hat sein Imperium ganz einfach noch einmal aufgeblasen, wie eine Seifenblase, mit der ein Kind spielt. Er hat aus einem Nichts ein Weltreich gemacht. Seht euch diese farbige Kugel noch einmal an. Diesen Traum von einem großen Imperium, der im freien Raum schwebt, getrieben vom leichten Hauch meiner Lippen. Diese hingebreiteten Länder um das blaue Meer mit seinen tanzenden Delfinen. Diese reichen Provinzen gelb von Korn, diese wimmelnden Städte überfließenden Leben. Eine Sonne, die die Menschen erwärmte und, als sie hochstand, die Welt verbrannte, um nun in den Händen des Kaisers ein sanfter Ball ins Nichts aufzugehen. Der Kaiser löst sein Imperium auf, und er nennt den Feldherrn der Germanen, Odoaker, zum König von Italien. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Der König von Italien weist mir die Villa des Lucullin Campania zum Wohnsitz an. Ich werde dort eine enorme Hühnerfarm errichten. Es sei dir alles gewährt. Außerdem setzt du mir eine Pension von 6.000 Goldmünzen im Jahr aus, sowie 600 Flaschen besten Falerners. Mehr brauche ich nicht. Diese Pension soll der erste Artikel der neuen Verfassung Italiens sein. Ich habe es erreicht. Ich komme doch noch zu einem gesicherten Einkommen. Die kaiserlichen Hungerjahre sind zu Ende. Hier hast du noch meine Lorbeerkranz und die Kaisertoga. Das Reichsschwert findest du auf dem Estrich. Ich will alles im demnächst zu gründenden Museum für Antike aufstellen lassen. Als die kostbarsten Kleinodien der alten Geschichte. Das ist nicht nötig. Decke dich mit der Kaisertoga zu, wenn du schlafen willst. Und du wirst als König von Italien ebenso gut schlafen wie ich als Kaiser von Rom. Es lebe Romulus der Große! Damit, meine Herren, hat das römische Imperium aufgehört zu existieren. Wir brachten die ungeschichtliche historische Komödie Romulus der Große von Friedrich Dürrenmatt. Die Rollen und ihre Sprecher waren Romulus Augustus, Kaiser von Bestrom, Willi Reichert, Julia, seine Frau, Eva Maria Meinecke, Rea, seine Tochter, Karin Schlemmer, Zeno, der Isaurier, Kaiser von Ostrom, Kurt Norgal, Emilian, römischer Patrizier, Heinz-Dieter Eppler, Mares, Kriegsminister Westroms, Bruno Sterzenbach, Pyramus, Kammerdiener des Romulus, Horst Beck, Spurius Titus Mamma, Reiterpräfekt, Karl Lange, Cäsar Rupf, Industrieller, Kurt Haas, Odoaker, Germanenfürst, Hans Mahnke, Phylax, ein Schauspieler, Karl Renard, Sprecher, Peter Höfer. Ferner wirkten mit Karl-Heinz Bernhard, Manfred Böhm, Heinrich Diederich, Hans Frohmann, Fred Göbel, Karl Karner, Hans-Werner Kirchner, Walter Spieske. Musik Otto Erich Schilling, Ton und Schnitt Walter Jost und Peter Billmann. Regie Franz Peter Wirth.